Ein Felix Maldonado war auf der Flucht erschossen und auf dem Pantheon Jardin im Beisein seiner jüdischen Frau Ruth begraben worden. Und Sarah Klein, die deutsch-jüdische Lehrerin, seine große platonische Liebe. Ihr Glaube an Gerechtigkeit und Sühne war in einem israelischen Militärgefängnis zu Tode gefoltert worden. Sie hatte sich an die Seite ihres palästinensischen Geliebten Yamil gestellt und war dafür in einem Motel Mexico Citys ermordet worden. Grinsend überlagerten die Gesichter von Maurizio und Angelica Rossetti den halluzinatorischen Film. Und Abby und Mary Benjamin. Ähnlich einem Underground-Movie von Kenneth Anger schob sich in einer Art Doppelbelichtung immer wieder der Ring vor die auf einer imaginären Leinwand erscheinenden Bilder. Der große Ring mit dem glasklaren, wasserhellen Stein, den Felix zuerst an Dr. Bernsteins unförmiger Hand gesehen hatte. Dr. Bernstein.